Aussprache, Übung 2a. A. Spedition Schmidt, guten Tag. Mein Name ist Kruse. Ich habe eine Frage zu meiner Rechnung. Haben Sie die Rechnungsnummer? Entschuldigung, wo finde ich die denn? Rechts oben auf der Rechnung. Ah, hier. R1234-U56. Gut, und was ist Ihre Frage? Sie haben meinen Umzug gemacht. Von Ihrer Firma waren 2 Mitarbeiter dabei, aber hier stehen 4. Das kann doch nicht richtig sein, oder?